ich nicht erklären. Es ist jedes Mal dasselbe, was ich denke, was ich fühle, was ich bin. Einsam war ich viel zu lange, doch jetzt bin ich genug stark. Nutz die Chance für Romanzen in mein Herz. Was ist richtig, was ist falsch, ich weiß es nicht. Im Herzen habe ich Schmerzen, in der Seele die Liebe. Alles kommt, alles geht, einfach so. Ich brauch dich so, nur dich allein, immer so. Joe Joost.